ولقد مننا على موسى وهارون. Und wahrlich, wir erwiesen bereits Musa und Harun eine Wohltat und erretteten sie beide und ihr Volk aus der großen Trübsal. Und wir halfen ihnen, da waren sie es, die Sieger wurden. Und wir gaben ihnen beiden die verdeutlichende Schrift und leiteten sie den geraden Weg, und wir ließen für beide den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Musa und Harun. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Sie beide gehören ja zu unseren gläubigen Dienern. Auch Elias gehörte wahrlich zu den Gesandten. Über Elias a.s. sagt man, dass er aus der Nachkommenschaft von Harun a.s. ist. Als er zu seinem Volk sagte: Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Wie könnt ihr Baal anrufen und den besten Schöpfer verlassen? Also wie könnt ihr Allah etwas beigesellen, indem ihr bestimmte Gottheiten nach eigenem Gutdünken erfindet und sie dann anruft und den besten Schöpfer verlassen? Allah, euren Herrn und den Herrn eurer Vorväter? Da bezichtigten sie ihn der Lüge, so werden sie bestimmt vorgeführt werden. Außer Allahs auserlesenen Dienern. Allah möge uns zu ihnen gehören lassen. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Elias. Auch Heil, ja, Heil sei auf Elias, wird auch so übersetzt. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Ja, in diesen ganzen kurz und bündig präsentierten Prophetengeschichten ist eine Sache besonders betont, nämlich, dass Allahs Hilfe auch in dieser Zeit schon mit seinen gläubigen Dienern ist. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden, er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Auch Lut a.s. gehörte wahrlich zu den Gesandten. Als wir ihn und seine Angehörigen allesamt erretteten, außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben. Hierauf vertilgten wir die anderen: Ihr kommt ja an ihnen vorbei, bei Tagesanbruch und bei Nacht. Begreift ihr denn nicht? Also wie kann man denn einen Ort sehen, der jetzt verwüstet oder einsam und verlassen daliegt und man weiß durch Überlieferungen, dass hier mal Menschen gelebt haben und daraus für sich selber nicht begreifen, dass auch wir werden nicht ewig hier bleiben und so wie frühere bestraft wurden, kann es auch uns ergehen. Ja, also diese Blindheit, diese Unfähigkeit auch, etwas auf sich selber mal anzuwenden, sondern immer nur alles als reine Geschichte oder Zeitvertreib einfach nur zu nehmen, als eine Geschichte, auch das ist ja interessant, früher ist also das und das passiert, wie aufregend, wie interessant, und das aber als Lehre für sich selber nicht anzuwenden. Diese Fähigkeit sollte ein Mensch haben, dass er Lehre ziehen kann, dass er etwas lernen kann, aus allem etwas lernen kann. Und was wir auch in diesen ganzen Geschichten, wenn wir schon beim Lernen sind, auch sehen, Allah teilt uns immer wieder mit, so belohnen wir, so behandeln wir die Gutestuenden. Und darin ist eine große Motivation und Ermunterung. Das schaut mal, wenn jemand Gutes tut, Allah sieht es und er erkennt es an und er belohnt es auch. Deswegen, was lernen wir daraus? Was auch immer wir tun und opfern und worum wir uns bemühen und sorgen und danach streben, es sollte einzig und allein aufrichtig für Allah, unseren Schöpfer, sein. Und diese Ruhe und diese ganz besondere Freude, die man in dieser Tatsache findet, dass man nämlich nicht mehr für das Gefallen, für das Lob, für die Bewunderung der Menschen tut, sondern einzig und allein für Allah. Dass man sich erhebt über diese niederen Beweggründe und sich aufsteigt zu Allahs Zufriedenheit allein. Diese Ruhe, diese Freude, die in dieser Tatsache liegt, die kann nichts auf dieser Welt ersetzen. Auch Yunus a.s. gehörte wahrlich zu den Gesandten. Als er zum vollbeladenen Schiff davonlief, er warf Lose und wurde einer der Unterlegenen. Diese Geschichte haben wir schon im Koran auch gelesen. Yunus a.s. wurde von seinem Volk sehr belästigt. Es war schwer für ihn, ihre Behandlung weiter zu ertragen, und so verließ er sein Volk, bevor der Befehl Allahs gekommen war, und diese Sache gefiel Allah nicht, und er ging also auf ein Schiff, und in diesem Schiff kam es dann so weit, dass das Schiff fast unterging und die Menschen auf diesem Schiff entschieden: Wir werden jetzt einen von uns in das Meer werfen und das wird uns alle retten, aus ihrer Einstellung, aus ihrem Glauben heraus, woraus auch immer. Und es wurden also Lose geworfen, und wen traf es? Yunus war einer der Unterlegenen. Er musste derjenige sein, der ins Meer geworfen wurde. Und was passierte? Er wurde ins Meer geworfen. Da verschlang ihn der große Fisch, während er sich Tadel zugezogen hatte. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Also dann wäre der Bauch dieses Fisches sein Grab geworden. Er wäre nicht mehr da rausgekommen. Wenn nicht was gewesen wäre? Schaut mal, wenn er nicht einer von den Musabbihin, von den Allah Lobpreisenden, Preisenden gewesen wäre. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Und welche Tasbih hat er nämlich gesagt? Und das gehört zu den vorzüglichsten Arten und Weisen, Allah zu lobpreisen. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Es gibt keine Gottheit außer dir. Preis sei dir. Ich gehörte zu den Unrecht Handelnden. Also dieses Eingestehen der eigenen Schuld, verbunden mit dem Preis Allahs, das ist für Allah etwas ganz besonders Liebenswertes. Und das erkennen wir daran, dass dann Yunus a.s. errettet wurde und wieder ans Ufer gespült wurde. Und das zeigt uns also nochmal die Macht, die Stärke, die Vorzüglichkeit von Tasbih, dem Lobpreis Allahs. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt, bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Da warfen wir ihn auf das kahle Land, und dabei war er krank. Und wir ließen eine Kürbisstaude über ihm wachsen, und wir sandten ihn zu 100.000 oder sogar noch mehr. Da glaubten sie, und so gewährten wir ihnen Niesbrauch auf Zeit. Ja, wir sehen, wie Allah hier immer das Happy End wirklich immer berichtet. Das gibt unglaublich viel Hoffnung, das gibt so viel Zuversicht, dass die Guten eigentlich am Ende, die zwischendurch vielleicht auch mal schwierige Zeiten hatten, ich meine, wo kann es dunkler und aussichtsloser aussehen als im tiefen Meer, im Bauch eines Fisches? Aber Allah berichtet uns hier also, das schaut mal später, ist dann doch alles für ihn gut geworden. Er hat doch Da'wah gemacht und Allah gab ihm also dann Versorgung und Niesbrauch auf Zeit. Frage sie doch nach ihrer Meinung. Gehören deinem Herrn etwa die Töchter und ihnen die Söhne? Das ist wieder der Glaube der Araber der Jahiliyyah wird angesprochen, die Engel für die Töchter Allahs hielten und mit ihnen auch Schirk begingen, also sie als Gottheiten bezeichneten. Oder haben wir die Engel als weibliche Wesen erschaffen, während sie anwesend waren? Also haben sie das etwa gesehen? Haben sie einen Engel schon mal sehen können, um zu bezeugen, dass diese weiblich sind? Weil es muss ja für alles einen Anlass geben, warum man etwas glaubt. Entweder man hat es gesehen und kann es bezeugen, oder der zweite Weg wäre, es in einem himmlischen Buch gelesen zu haben. Weil nur Allah weiß ja, wie er diese Dinge erschaffen hat, und entweder er informiert uns, dass so und so sind diese Dinge, weiblich, männlich oder wie auch immer, oder er informiert uns nicht. Das dritte, was dann übrig bleibt, sind nur noch das eigene Vermutungen, dass diese als Basis dienen für einen Glauben. Und das darf bei einem Glauben, der dann jenseits beeinflusst, das darf da nicht passieren, dass man nur reinen Vermutungen folgt. Während sie anwesend waren, also waren sie dabei, haben sie bezeugt, dass die Engel weibliche Wesen sind und dann auch noch Töchter Allahs sind? Dabei ist es fürwahr aus ihrer ungeheuren Lügenhaftigkeit, dass sie sagen, Allah hat gezeugt, wahrlich, sie sind Lügner. Hat er die Töchter vor den Söhnen auserwählt? Also wenn er sich dann Kinder genommen hat, dann wer sagt ihnen, dass er die Töchter genommen hat als Engel, wobei sie selber in einer Kultur lebten, wo sie Söhne für sich bevorzugten? Also in ihrem eigenen Denken also quasi Allah etwas zuschrieben, was für sie selber etwas eher nicht so Wünschenswertes war. Was ist mit euch? Wie urteilt ihr? Bedenkt ihr denn nicht? Oder habt ihr eine deutliche Ermächtigung? Also habt ihr in einer Schrift gelesen, dass dies so wäre? Bringt doch eure Schrift bei, wenn ihr wahrhaftig seid. Und sie stellen zwischen ihm und den Dschinn eine Verwandtschaft her, aber die Dschinn wissen ja, dass sie bestimmt vorgeführt werden. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Außer Allahs auserlesenen Dienern, ihr aber und das, dem ihr dient, könnt niemanden gegen ihn verführen, außer denjenigen, der dem Höllenbrand ausgesetzt wird. Und es gibt niemanden unter uns, der nicht einen bestimmten Platz hätte. Das sind jetzt die Engel, die reden. Die Engel werden im ganzen Koran als aufrichtig, gehorsam, rein und sehr diszipliniert beschrieben. Ja, in Reihen stehen die Wasafa, die Safa. Sie stehen in Reihen, bereit, Allahs Befehl entgegenzunehmen. Es gibt niemanden unter uns, der nicht einen bestimmten Platz hätte. Ja, also eine bestimmte Stellung, Aufgabe. Und er ist nur damit beschäftigt, in der Zufriedenheit Allahs bestrebend, das auszuführen, was Allah ihm geboten hat. Wahrlich, wir sind es, die sich reihenweise reihen, und wahrlich, wir sind es, die preisen. Die Engel stehen also auch nicht in chaotischen Haufen aufeinander, übereinander, und es gibt kein Chaos, obwohl es unglaublich viele von ihnen gibt, sondern so wie sie hier beschrieben werden, stehen sie in Reihen, diszipliniert. Es gibt Hadithe darüber, dass manche von ihnen nur in der Verbeugung stehen, manche von ihnen nur im Qiyam, also im Gebet stehend, Allah dienen. Manche von ihnen sind in Bewegung, ständiger Bewegung, richten das aus oder tun das, was Allah ihnen geboten hat. Das ist das, was wir über die Engel im Koran, im Buch Allahs, im Wort Allahs vorfinden. Und sie pflegten zu sagen, wenn wir nur eine Ermahnung gleich derjenigen der früheren hätten, dann wären wir fürwahr Allahs auserlesene Diener. Denn noch verleugnen sie ihn, aber sie werden es noch erfahren. Es ging bereits früher unser Wort an unsere gesandten Diener. Wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird. Was für ein schöner Vers. Die gesandten Diener Allahs, was ist mit ihnen? Wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird. Allah, wir bitten dich auch um deine Hilfe. Und wahrlich, unsere Herrscher ist es, die Sieger sein wird. Und wahrlich, unsere Herrscher ist es, die Sieger sein wird. So kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab und sie sieht dir an. Auch sie werden sehen. Wünschen sie denn, unsere Strafe zu beschleunigen? Wenn sie sich aber in ihre Höfe niederlässt, wie böse wird dann der Morgen der Gewarnten sein? Und kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab und sieh zu, auch sie werden sehen. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben, und Friede sei auf den Gesandten, und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, oder auch der Herrn aller Welten. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Das habt ihr bestimmt schon oft am Ende von Vorträgen oder am Ende von einer Rede eines Vortragenden gehört. Jetzt wisst ihr, wo das im Koran steht, in Surah As-Safat. Das ist also eine Art und Weise, Allah zu lobpreisen, die im Koran selber vorkommt. Wie barmherzig ist Allah, dass er uns beibringt, wie wir seine Zufriedenheit suchen können. Denn selbst das könnten wir, wenn wir uns alleine uns überlassen würden, könnten wir dazu den Weg nicht finden. Surah Sad, Surah 38, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Sad, beim Koran, voll der Ermahnung. Ermahnung, Dhikri, bedeutet auch voll der Erinnerung. Denn Dhikr ist Ermahnung, Erinnerung, und zwar Erinnerung der Art, dass man sich an etwas erinnert, was man vergessen hatte, oder auch erinnern derart, dass man sich immer wieder an etwas erinnert, sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, damit man es nicht vergisst. Beide Arten sind gemeint. Und zu den Hauptthemen, die der Koran immer wieder erinnert, ist sicherlich das Thema des Jenseits. Dass die Auferstehung ist wahr, bereitet euch vor, denkt nicht, dass ihr hier ewig bleiben werdet. Also all das führt ja immer wieder zum selben Thema. Hier seid ihr kurz, das Jenseits ist euer wahre Leben, bereitet euch dafür vor. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, befinden sich im falschen Stolz und im Widerstreit. Wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Sie riefen, doch da war keine Zeit mehr zum Entrinnen. Sie wundern sich darüber, dass zu ihnen ein Überbringer von Warnungen von ihnen gekommen ist, also ein Mensch aus ihrer Mitte. Die Ungläubigen sagen, dies ist ein verlogener Zauberer. Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? Das ist fürwahr etwas sehr Verwunderliches. Und so ging die führende Schar unter ihnen fort. Geht hin und haltet an euren Göttern beharrlich fest. Das ist fürwahr etwas, was zu eurem Nachteil gewollt wird. Also der hat andere versteckte Ziele, der will euch schaden. Hört nicht auf ihn, sondern haltet an dem fest, worauf ihr schon seid. Was für ein Ratschlag. Anstatt zu raten, versucht die Wahrheit zu finden, soweit ihr könnt. Das wäre zum Beispiel ein Ratschlag. Ja, oder versucht rauszufinden, ob das stimmt oder nicht. Nein, sondern was sagen sie? Egal, was er erzählt, haltet einfach nur daran fest, worauf ihr schon seid. Was für ein Kriterium. Wir haben hiervon nicht in den vorherigen Glaubensbekenntnis gehört. Dies ist nur eine Erfindung. Soll die Ermahnung ausgerechnet auf ihn aus unserer Mitte herabgesandt worden sein? Also warum nicht auf andere Personen, prominente Menschen aus unserer Mitte wie Abu Lahab, Abu Jahl? Warum der arme Weise aus Banu Hashim. Ja, das waren die verschiedenen Einwände und Beschuldigungen, die sie so vorbrachten. Nein, vielmehr sind Sie über meine Ermahnung im Zweifel. Das ist der eigentliche Grund. All diese anderen Ausreden, warum so und warum nicht so, all das ist nur vorgebracht. Aber was ist in Wahrheit das Problem? Vielmehr sind Sie über meine Ermahnung im Zweifel. Zweifel ist wo? Im Herzen. Nein, vielmehr haben Sie noch nicht meine Strafe gekostet. Oder besitzen Sie etwa die Schatzkammern der Barmherzigkeit deines Herrn, des Allmächtigen, des unablässig Schenkenden? Also entscheiden Sie darüber, wer die Barmherzigkeit Allahs empfängt, dass Sie mitentscheiden dürften, wer Prophet werden darf und wer nicht? Oder gehört etwa Ihnen die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist? So sollen Sie doch an Seilen emporsteigen. Ja, also, wenn Sie nichts über dem verfügen, was hier genannt wird, dann warum verlangen Sie, dass man auf Sie hört in diesen Angelegenheiten? Manch eine Herrscher von den Gruppierungen wird da geschlagen stehen. Der Lüge bezichtigten ihre Gesandten schon vor ihnen das Volk Nuhs, die Ad und Pharaon, der Besitzer der Pfähle. Und die Thamud und das Volk Luts und die Bewohner des Dickichts, das sind die Gruppierungen. Alle ausnahmslos bezichtigten die Gesandten der Lüge, so wurde meine Bestrafung unvermeidlich fällig. Diese erwarten wohl nur einen einzigen Schrei, der keine Unterbrechung hat. Jetzt werden wir auch sehen und haben ja auch schon gesehen, dass als Strafe immer wieder dieser einzige Schrei beschrieben wird. Ja, nicht mehr. Keine große Heerscharen, keine große Einleitung auch, sondern ein einziger Schrei genügt, um diese ganze machtvollen, großen Menschen, die jetzt den Anspruch haben, dass man sie hätte doch mitentscheiden lassen, wer Prophet wird und wer nicht, all diesen wird ein einziger Schrei Genüge sein. Und sie sagen, unser Herr, gib uns schnell unser Buch, noch vor dem Tag der Abrechnung. Nämlich das Buch der Taten. Wie soll man mit so etwas umgehen? Ertrage standhaft, was sie sagen. Und gedenke unseres Dieners Dawud, den Kraftvollen. Gewiss, er war immer wieder umkehrbereit. Innahu awwab, jemand, der sich in allen Umständen des Lebens immer wieder Allah zuwendet, zu ihm zurückkehrt. Obwohl, wie wird er hier beschrieben? Derjenige, der kraftvoll war. Des Kraftvollen. Wir wissen, das Eisen wurde für ihn weich gemacht. Er hatte ein großes Königreich. Er war König, er hatte das Prophetentum von Allah bekommen. Er hatte weltliche Macht in jeder Hinsicht. Aber er vertraute nicht auf diese Kraft in seinen Händen, sondern er vertraute auf seinen Schöpfer, auf Allah. Und deswegen kehrte er immer wieder zu ihm zurück. Wir machten ja die Berge dienstbar, dass sie mit ihm zusammen abends und bei Sonnenaufgang Allah preisen. Und auch die in Scharen versammelten Vögel. Alle waren immer wieder zu ihm umkehrbereit. Er pries Allah auf eine solche schöne Art und Weise in den Bergen, dass die Natur, die Berge, das Echo, die in Scharen versammelten Vögel sich ihm zuwandten und mit ihm einstimmten in das Gedenken Allahs. Wer hat heute so viel Aufrichtigkeit in der Stimme, dass die Natur sich ihm zuwendet? Gut, das ist auch etwas, was Allah ihm natürlich geschenkt hat, aber Allah schenkt wen? Was haben wir gelesen? So behandelt Allah die Gutestuenden. Was hatte er noch von Allah bekommen? Und wir festigten seine Herrschaft und gaben ihm die Weisheit und die Entschiedenheit im Spruch. Das ist auch eine große Gabe. Entschlusskraft haben. Nicht ständig hin und her wanken, ein Opfer von Zweifel sein in allen Angelegenheiten, nicht wissen, wo lang gehen, was es war, was es nicht war, sondern Weisheit haben und dann auch diese Entschlusskraft haben, diese durchzusetzen und nach ihr zu leben. Ist zu dir die Kunde von den Widersachern gekommen? Als sie über die Mauern in die Andachtsräume, also von Dawud a.s., einstiegen. Dawud a.s. hatte seine Zeit, dafür ist er bekannt, seine Zeit sehr effektiv eingeteilt. An einer Zeit hielt er Gericht, weil er war der Herrscher des Volkes und hielt in dieser Art und Weise Gericht, ließ die Menschen zu ihm kommen. In einer Zeit zog er sich von allem zurück und diese Zeit nutzte er für Anbetung, Andacht, den Lobpreis seines Herrn, las die Psalmen, wie wir schon gelesen haben, und eine Zeit für seine persönlichen Belange, Familie und all das, was der Mensch für sich selber beansprucht an Zeit. Daraus können wir auch wieder sehr viel lernen. Ich meine, das ist eine der größten Klagen heute, egal wen man trifft, dass ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu viel zu tun. Das mag natürlich auch für viele sehr wahr sein. Es gibt auf jeden Fall das Phänomen von Überforderung. Das ist wahr. Nichtsdestotrotz ist es bestimmt auch wahr, dass viele von uns nicht wirklich wissen, wie sie die Zeit zu organisieren haben und so die Zeit effektiv ausnutzen können. Erstmal muss man einen Plan natürlich haben. Was ist mir vor allem wichtig? Wofür möchte ich auf jeden Fall Zeit mir nehmen? Denn Zeit muss man sich nehmen. Die fällt nicht einfach herab. Und danach muss man sich wirklich einteilen. Natürlich erstmal denen das Recht geben, die Rechte auf einen haben. Die eigene Familie, die eigene Person. Das hat auch natürlich einen gewissen Vorrang. Und darüber hinaus aber die bisschen Zeit, was jeder von uns dann vielleicht hier und da übrig hat, das auch effektiv einsetzen. Eine Zeit für sich selber, eine Zeit für andere. Jemanden helfen, für die Menschen da sein, inwiefern man auch immer das macht, sei es im privaten Bereich, sei es in einer beruflichen Art und Weise, je nachdem, welche Umstände man hat, und eine Zeit auch alleine sich zurückziehen mit Allah. Das Gebet in 5-mal am Tag ist uns Gott sei Dank schon gegeben worden, und darüber hinaus ein wenig Zeit für das Lesen, das Lernen, das Vertiefen des Koran, der religiösen Wissenschaften, welche das auch immer sind, kommt darauf an, auf welchem Niveau man gerade ist. Natürlich muss erstmal das gelernt werden, was man nötig hat, um zu praktizieren. Das heißt, jemand, der ins Alter kommt, wo er das Gebet verrichten muss, muss natürlich erstmal lernen, alles, Bedingungen, Ausführungen etc., die mit dem Gebet zu tun haben und so weiter. Und diese Zeit muss man sich wirklich nehmen. Mal mehr, mal weniger, die Lebensumstände können auch sehr verschieden sein. Jemand, der gerade sehr kleine Kinder hat, hat bestimmt nicht so viel Zeit wie jemand, dessen Kinder vielleicht schon ein bisschen größer sind. Jemand, der beruflich sehr belastet ist, hat auch wieder weniger Zeit als jemand, der gerade viel Freizeit hat. Das kann sehr verschieden sein, aber es muss eine Ordnung, eine Anordnung geben und man muss Prioritäten haben. Und dann kann man ein wenig, und selbst wenn das dann sehr kleine Schritte sind, aber ein wenig kann man dann trotzdem schaffen. Als Dawud a.s. also so in Zurückgezogenheit Allahs gedachte, da stiegen zwei Menschen, und Tafsir heißt es, das können Menschen, wirkliche, echte Menschen gewesen sein, das könnten aber auch Engel gewesen sein, die plötzlich zu ihm eintraten. Plötzlich, weil sie über die Mauer stiegen, also kein regulärer Weg war, wie man jemanden aufsucht. Als sie bei Dawud a.s. eintraten, da erschrak er vor ihnen. Sie sagten, fürchte dich nicht. Wir sind zwei Widersacher, also wir liegen im Streit miteinander wegen einer Sache, von denen der eine den anderen unterdrückt hat. So urteile zwischen uns der Wahrheit entsprechend, handle nicht ungerecht und führe uns den rechten Weg. Dieser da, mein Bruder, hat 99 weibliche Schafe, ich aber nur ein einziges Schaf. Da sagte er, vertraue es mir an, und er überwand mich in der Rede. Also ich habe eh nur eins gehabt, er hat schon 99, dann hat er mir dieses eine noch durch Reden und Überwinden und Überzeugen, hat das mir auch noch weggenommen. Er sagte, er hat dir Unrecht getan. Also Dawud a.s. Urteil ist klar, er hat dir Unrecht getan, dass er dein Schaf zu seinen Schafen hinzuverlangte. Gewiss, viele von den Teilhabern begehen gegeneinander Übergriffe, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Und das sind nur wenige. Und Dawud verstand, nachdem er dieses Urteil gefällt hatte, da verstand er, was eigentlich dahinter lag, nämlich dass Allah ihn prüfen wollte. Und Dawud verstand, dass wir ihn nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm reuig zu. Dawud a.s. verstand also, dass das Urteil, welches er jetzt gefällt hätte, war wohl auch so, wie ihm selber schon mal passiert war. Und er hätte auch damals so urteilen sollen. Ja, wie gesagt, das kann sein, dass es echte Menschen waren mit echtem Anliegen oder dass Allah ihm Engel gesandt hatte. Die Tafsir, die Auslegungen über diese Begebenheit sind relativ unterschiedlich. Was wir vom Koran selber, vom Text auf jeden Fall erfahren, damit wir bei dem bleiben, was auf jeden Fall stimmt, auf jeden Fall ganz nah am Text ist, ist, dass Dawud a.s. also direkt einsah, direkt verstand. So sind leuchtende, erleuchtete Herzen. So sind Herzen, die immer die Zufriedenheit Allahs suchen. Das ist ein Herrscher hier, ein König. Er wird hier von irgendwelchen Fremden ausgesucht. Und wo sucht er Verbesserung? In sich selber. Er versteht das, ach so, so hätte ich damals vielleicht auch urteilen sollen. Mir ist Fehler passiert und direkt wendet er sich reuevoll Allah zu. Was für ein König und was für eine Demut. Das zeigt uns auch, des Weiteren verschiedene Wege zu lernen. Man kann etwas lesen selber, das ist ein Weg zu lernen. Man kann etwas hören, das ist auch ein Weg zu lernen. Man kann etwas beobachten, das ist auch ein Weg zu lernen. Und dann kann man etwas gezeigt bekommen. Und wir wissen alle, etwas, was wir selber schon mal gemacht haben, das vergessen wir nicht so schnell wieder, wie im Gegensatz zu etwas, was wir nur gelesen haben. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm reuig zu. Er war ein Prophet, er war jemand, dem die Berge und die Vögel mit ihm einstimmten im Gedenken Allahs. Er war ein König, er hatte Macht. Er war sehr, sehr fromm. Er zog sich regelmäßig zurück, um Allahs zu gedenken. Aber er sah ein, auch mir kann ein Fehler passieren. Deswegen sollte keiner von uns, egal wie gut wir sind, und das mag ja sein, aber keiner von uns sollte denken, also diese Sünde kann mir nicht mehr passieren. Darüber bin ich schon weg. Das oder dieser Fehler, der passiert mir nicht mehr. Keiner von uns ist so stark, dass er sich anmaßen kann zu behaupten, keine Schwäche mehr zu haben. Und jeder von uns sollte immer auf der Suche nach den eigenen Schwächen sein und sobald er eine findet, das ist Taqwa, das ist Gottesfurcht, das ist die Suche nach Allahs Zufriedenheit, sobald er einen findet, sich Allah zuwenden, in Reue zuwenden, in Verbeugung niederwerfen und ihn um Vergebung bitten. Und so vergaben wir ihm dies, für ihn wird es fürwahr den Zutritt in unsere Nähe und eine schöne Heimstatt geben. So belohnt Allah dann auch, wer sich reuig Allah zuwendet. O Dawud, wir haben dich zu einem Statthalter auf der Erde gemacht, so richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung. So sollen Menschen die Macht von Allah bekommen, so sollen sie auf der Erde handeln. Zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend richten und folge nicht der Neigung. Nicht den eigenen Neigungen folgen. Denn diese eigenen Neigungen, solange wir leben, solange der Mensch atmet, sind die Neigungen in ihm vorhanden. Und diese zu überkommen, ist ein ständiger Kampf. Keiner von uns kann behaupten, meine Neigungen habe ich so weit unter Kontrolle, dass die mir nichts mehr Falsches eingeben. Mich zu nichts Falschem mehr aufrufen. Sie rufen immer wieder zum Falschen auf und wer ihr folgt, der kann so weit vom rechten Weg abkommen, dass er so weit abgeirrt ist, dass ihm vielleicht sogar die Tauba nicht mehr einfällt. Und bevor es so weit kommt, Allah bewahre uns, deswegen immer wieder dieses selber prüfen, sich selber analysieren, sich selber durchleuchten, wo ist etwas, was ich eigentlich gar nicht tue, weil ich es für richtig und wahr und gut halte, sondern einfach nur, weil ich meiner Neigung folge. Und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt. Denn für diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben.